Besuch in der Nacht. Ein Kriminalhörspiel von Shell Lindblad. Hallo? Hallo? Hi. Nein, ich bin unterwegs zu einem älteren Gemeindemitglied. Nein, ist okay. Ich benutze die Freisprechanlage. Naja, sieht zumindest so aus. Es war seine Tochter, die angerufen hat. Das ist die, die den Dorfladen führt, weißt du? Haben wir keine Hostien mehr? Warum nehmen wir nicht Chips? Nein, das war ein Witz. Wahrscheinlich werden diesen Sonntag auch gar nicht so viele Leute kommen. So ist das eben. Oh Gott, genau in der Mitte. Verzeihung, aber wir haben Rechtsverkehr, soweit ich weiß. Sif, bist du noch dran? Nein, ein Moped. Ich frag mich, ob der Typ betrunken war, der fuhr mitten auf der Straße. Was gibt's? Morgen? Nichts Bestimmtes. Warum? Beerdigung. Aber das ist nicht mein Bezirk. Krankgeschrieben, ach so. Ja, ich weiß, er mag keine weiblichen Geistlichen. Zum Einspringen bin ich aber scheinbar gut genug. Er hätte wenigstens anrufen können. Nein, ich hatte mich nur schon drauf gefreut, Samstag einmal frei zu haben. Ja, in Ordnung. Okay. Bis morgen um 10 im Büro. 9? 10. Das ist nett von dir. Bis dann. Okay. Bis dann. Tschüss. E tanze che sa tango, tango, tango, nit musta che sa tanzi, se ne che io ma om. E tanto tanzo tango, tango, tango, nit musta che sa tanzi, se ne che io ma om. Und zanu tunda tusta, io teme chissà musta, io sita chissà chita. Nit kai kai kau ne min, la la la la la la, la la, miau! Sie hören jetzt das Hörspiel Besuch in der Nacht. Eine Sekunde, Sie hören das. Schrottradio! Verdammt! Das war knapp. Was war das? Eine Katze? Komm rein. Die Tür war offen, deshalb bin ich einfach... Das ist okay. Hast du sie? Hab sie. Was für Maschinen sind es? Java. Kannst du dir Fonda oder Hopper auf einer Java vorstellen? Wen? Peter Fonda und Dennis Hopper, Easy Rider. Easy Rider? Was meinst du? Den Film. Erzähl mir nicht, dass du den nicht gesehen hast. Nein, muss ich verpasst haben. Aber das ist ein Klassiker. Wie kannst du den bloß verpasst haben? Das war Jack Nicholsons Durchbruch. Genau. Erzähl mir nicht, du hast noch nie was von Nicholson gehört. Nein, ich weiß, wer Nicholson ist. Na, hör zu, hier ist der Stoff. Riech mal. Was ist das? Hundescheiße? Nein, richtiger Shit. Mach die Vorhänge zu. Suvi? Ich bin's, Tula. Wo bist du? Unterwegs. Bin gleich da. Dann bis gleich bei Sammy. Sag mal, was ist der Johannes eigentlich für ein Typ? Er heißt Joni. Ich weiß nicht mal, wo der wohnt. Hab ihn vor ein paar Wochen in der Disco getroffen. Hat mich ein paar Mal angerufen. Der ist mega süß. Ist echt okay. Du würdest nie denken, dass der erst 18 ist. Warum? Keine Ahnung. Der wirkt älter. Falls jemand fragt, ich bin heute Nacht bei dir. Und ich bei dir. Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Wir haben doch die Jungs dabei. Und der Sammy ist groß und stark. Bis gleich, ciao. Bis gleich. Hallo? Jemand da? Oh. Sie haben mich erschreckt. War keine Absicht. Also, ja, hallo. Ich bin die... Pastorin, das sehe ich. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin neu hier. Ich gehe nicht zur Kirche. Ich heiße... Er liegt oben. Bitte? Folgen Sie mir. Es ist die dritte Tür beim Fenster. Vielleicht schläft er. Suvi, wo ist Tula? Sie kommt gleich. Du hast Besuch. Warum sind die Vorhänge zu? Er schläft. Hey, Suvi, war schneller. Hi, ich bin Tula. Nenn mich einfach Joni. Ich muss jetzt runter. Machen Sie das Radio aus, wenn Sie wollen. Macht ihr jetzt einen auf Satanisten? Machen Sie das Radio aus. Noch nie was von Spiritismus gehört? Machen Sie das Radio wieder an, verdammt. Ich habe mir das angehört. Entschuldigung. Was? Es tut mir leid. Wie macht man es an? Wer sind Sie? Guten Tag. Ihre Tochter hat mich angerufen. Ich bin die Pastorin. Wo ist Hanson? Verzeihung, wer? Der Priester. Sie meinen Pastor Peterson? Ich fürchte, er ist gegangen. Er ist tot? Nein, er ist in den Ruhestand gegangen. Warum hat mir das niemand gesagt? Es stand in der Zeitung. Ich bin blind. Verzeihen Sie. Das ist nicht Ihre Schuld. Ich bin derjenige, der um Vergebung bitten sollte. Wofür? Für meine Sünden, nehme ich an. Wir sind alle Sünder. Wir alle brauchen Vergebung. Darf ich Sie berühren? Pardon? Ihre Hand. Ja, natürlich. Die linke. Sind Sie nicht verheiratet? Nein. Sensibles Mädchen. Darf ich Ihr Gesicht abtasten? Selbstverständlich. Bitte. Sie sind schön. Schade, dass ich Sie nicht sehen kann. Hat Maria Sie gerufen? Ihre Tochter? Ja. Sie wollten das Abendmahl, nicht wahr? Abendmahl? Sehe ich aus wie jemand, der stirbt? Sie scheint es schrecklich eilig zu haben. Ja, ich weiß, sie würde gerne den Laden loswerden, aber dann muss sie zuerst mich loswerden. Nun gut, wenn Sie kein Abendmahl wollen, dann... Wer hat denn gesagt, dass ich kein Abendmahl will? Ich kann nicht zur Kirche gehen, also muss die Kirche zu mir kommen. Ich muss erst ein paar Vorbereitungen machen. Dann höre ich noch ein bisschen Radio, während ich warte. Lass uns anfangen. Was machst du da? Er erhitzt das Glas über der Kerze. Warum? Hör zu, Dula, frag nicht so viel. Wir müssen das ernst nehmen. Ich dachte, das ist ein Spiel. Willst du die erste Frage stellen, Sophie? Warum? An wen? An die Geister. Frag doch, ob's regnen wird. Tula, hör auf, okay? Kann ich was fragen? Ja, aber hauch zuerst ins Glas. So? Okay, jetzt meine Frage. Wer war der Mörder am Luhmsee? Es bewegt sich. Das Glas bewegt sich. Wir müssen still sein. Was war das? Nur die Katze. Sei still. Ist Felix da? Felix? Die Katze. Darf ich das Radio ausmachen? Hier ist keine Katze. Werden Sie jetzt beten? Wenn Sie wollen. Nur zu. Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist auf dem I stehen geblieben. Tula, wir können lesen. C. N. Ich bin. Soll das eine Antwort sein? Willst du die nächste Frage stellen? Okay. Nimm's ernst. Kapiert? Ja, alles klar. Gib mir das Glas. Verehrter Geist, wo ist die Person, die im August 1969 drei junge Leute beim Lohmsee ermordet hat. Wow, wie das abgeht. Wer von euch bewegt das Glas? Ich bin's nicht, ehrlich. Hier. Oh nein. Ich bin unschuldig. Ich bin 17 Jahre zu spät geboren. Habt ihr das gespürt? Wie kalt es geworden ist. Der Mörder ist hier. Er ist derjenige, der spricht. Er ist hier, genau jetzt. Hier. Lasst uns aufhören, bitte, ja? Ich habe auch eine Frage. Wie heißt du? N? Hey, ich bin nicht blind. Nacht. Es bewegt sich weiter. Besucher. Nachtbesucher. Ich will damit aufhören. Die versuchen doch nur, uns Angst zu machen. Wer? Du. Und Joni. Ich schwöre, ich habe das Glas nicht gelenkt. Joni, du bist dran. Ich habe keine Fragen. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Gott beschütze dich. Danke, danke. Ich werde es ohnehin nicht mehr lange machen. Sie haben ein langes Leben genossen. Mein Großvater ist 98 geworden, aber mein Vater hat nicht so lange gelebt. Meine Mutter auch nicht. Haben Sie Schweigepflicht? Natürlich. Alle Geistlichen unterliegen der Schweigepflicht. Ich weiß nicht, ob ich so lange leben werde wie Großvater. Und es gibt etwas, das ich nicht mit ins Grab nehmen will. Warum sagen Sie nichts? Ich höre zu. Ich weiß, wer sie getötet hat. Was sagen Sie? Es ist über 30 Jahre her. Sie müssen davon gehört haben. Wovon? Die Morde. Die Morde am Lohmsee. Am Lohmsee? Ja. Ist nicht weit von hier. Damals war ich noch ein kleines Mädchen, aber ich erinnere mich an die Schlagzeilen. Sie waren groß und schwarz. Die haben den Mörder nie gefunden, oder? Hier kommt er. Wer? Mein Junge. Auf meinem Weg hierher bin ich einem Mopedfahrer begegnet. Er fuhr auf der Mitte der Straße. Auf der Mitte, sagen Sie? Das wird er gewesen sein, mein Junge. Get your motor running. Head out on a highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Bist du immer noch nicht fertig? Was? Ob du fertig bist? Wir haben's nicht eilig, oder? Sieht nach Regen aus. Regen, ja und? Schon mal ein Motorrad mit Dach gesehen? Stadttussen. Okay, spring auf. Bist du schon mal auf so einem Teil gefahren? Machst du Witze? Ich bin praktisch auf dem Motorrad geboren worden. Joni, hast du das Zelt? Wir haben das Zelt. Okay. Fahr vor, Joni, du kennst den Weg. One, two, three, four. Get your motor running. Ich habe auch etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen will. Das war ein seltsamer Zufall. Gerade als Ihre Tochter mich anrief und fragte, ob ich hierher kommen kann, klingelte jemand an meiner Tür. Ich bat Ihre Tochter zu warten und öffnete die Tür. Er ist stehen geblieben. Er horcht. Er weiß, dass Sie hier sind. Soll ich ihn begrüßen? Nein, nein, es geht nicht. Ist ein bisschen, nicht schüchtern, aber, naja, wie soll ich sagen, zurückhaltend? Genau, zurückhaltend. Er meidet Menschen. Vielleicht ist er deshalb auf der Mitte der Straße gefahren, um niemandem zu nahe zu kommen. Bekommt er irgendeine Behandlung? Ich meine... Behandlung? War 2 Jahre lang in einer Einrichtung, dann haben sie ihn nach Hause geschickt. Das versteht die Gemeinde unter Behandlung. Jetzt bekommt er nichts mehr in dieser Richtung. Dafür aber viele Pillen. Aber er fühlt sich hier zu Hause gut aufgehoben. Jetzt ist er in sein Zimmer gegangen. Er war wieder die ganze Nacht auf. Warum? Hat Angst. Angst? Wovor? Vielleicht davor nicht aufzumachen oder vor seinen eigenen Träumen. Ich weiß es nicht. Wie sah er aus? Wie er aussah? Ja, Sie haben ihn doch gesehen, meinen Jungen. Na ja, es ging alles sehr schnell. Ein Mann mittleren Alters, groß und mager. Sah er mir ähnlich? Haben Sie ihn nie gesehen? Nur mit meinen Händen. Waren Sie schon immer blind? Nein. In meinen Träumen kann ich manchmal noch sehen. Letztens saß ich in einem Ruderboot alleine. Ich wusste, dass ich blind war, aber trotzdem konnte ich sehen. Ich erkannte den See, das Ufer, die Steine, die Bäume. Es war ziemlich windstill. Die Sonne ging auf. Ich ruderte mit mühelosen Schlägen und wusste, wohin ich fuhr. Einige andere Ruderboote legten vom Ufer ab. Ich erkannte die Menschen, die ruderten. Sie winkten mir zu und ich winkte zurück. Dann tauchte ein kleines weißes Ruderboot an meiner Seite auf. Eine junge Frau saß an den Rudern. Es war Hanna. Hanna? Meine Frau. Ist sie... Tot? Ja. Ist schon lange her. Ich träume zurzeit nur noch von Menschen, die gestorben sind. Dann hörte ich einen Schrei. Ich war wieder alleine. Das war, als ich den Schrei hörte. Ich wachte auf und konnte mich an alles erinnern. Ein Schrei? Wessen Schrei? Des Mörders Schrei. Am Auto ist Blut. Was sagen Sie? An Ihrem Auto ist Blut. An der vorderen Stoßstange. Tatsächlich? Haben Sie jemand angefahren? Vielleicht ein Tier? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sind Sie sicher? Ist Felix schon zurückgekommen? Nein. Ich frage mich, wo er hin ist. Gut, das war alles. Warum hältst du an? Ich hab Durst. Ah, ein alter Dorfladen. Sieht zu aus. Aber da steht ein Auto. Wollt ihr irgendwas? Alles, was ich brauche, sind ein paar neue Nieren und eine leere Blase. Ich gehe mal um die Ecke pissen. Kann ich zuschauen? Juni, ich komme mit dir. Was für ein Geruch. Schau dir die ganzen Glasgefäße an. Und die Waage wie in den 60ern. Guten Tag, was darf sein? Hi, wir bewundern Ihren Laden. Das ist wie eine Zeitreise 50 Jahre in die Vergangenheit. Ja, tja, da wart ihr noch nicht einmal geplant. Ich nehme an, dass ihr seit eurer Geburt Einkaufswagen benutzt. Alte Dorfläden wie Ihrer sollten unter Naturschutz gestellt werden. Wofür? Von den Sommergästen, die herkommen und in Nostalgie ausbrechen, kann ich nicht leben. Und dann kaufen Sie nichts als eine Tüte Bonbons, weil Ihre Autos schon vollgestopft sind mit Lebensmitteln und Bier aus dem Supermarkt, wo alles ständig im Angebot ist. Ich bin kein Sommergast. Ich hab nicht dich gemeint. Heutzutage machen wir den Laden über Winter zu. Hier ist es tot, um diese Jahreszeit. Warum habt ihr euch überhaupt hierher verirrt? Wir gehen zelten. Es wird gleich regnen. Wir haben ein wasserdichtes Zelt. Wir gehen zum Lomsee. Dort gibt's keinen Campingplatz. Das wissen wir. Wir schlagen unser Zelt irgendwo am Ufer auf. Das ist doch erlaubt, oder? Sicher. Solange ihr nicht auf dem Grundstück von irgendjemand seid. Vielleicht seid ihr zu jung, um zu wissen, was dort draußen passiert ist. Nein, wir wissen es. Ihr wisst es? Seitdem hat dort, glaube ich, niemand mehr gezeltet. Naja, das ist verständlich. Aber ihr habt keine Angst. Das war vor 30 Jahren. Wisst ihr, wo es passiert ist? Nicht genau. Ich habe eine Karte, ich kann es euch zeigen. Wartet. Da. Es kommen immer wieder Leute, die nach dem Weg fragen. Mittlerweile allerdings nicht mehr so häufig. Hier, Lönnboderhof. Das ist ein großes gelbes Haus. Da biegt ihr links ab und dann ist es 1 Kilometer oder so. Immer nur geradeaus. Und dann seht ihr rechts einen Waldweg. Ihr seid mit dem Auto unterwegs, oder? Nein, mit dem Motorrad. Wir sind zu viert. Ach so. Na gut, in diesem Fall fahrt ihr einfach den Waldweg entlang, bis ihr zu dem schwarzen Baum kommt. Was ist das für ein Baum? Er wurde vor 20 Jahren vom Blitz getroffen. Ist es dort passiert? Sie sagen, die Kerben sind immer noch zu sehen. Kerben? Wo? Im Stamm. Sie nehmen an, dass die Jungs Messerwerfen gegen den Baumstamm gemacht haben. Die waren so alt wie ihr. Einer von ihnen trug eine Lederjacke mit Fransen. Die hatten Tücher auf dem Kopf und trugen Halsketten. Auch ihrer Freundin. Sie haben die gesehen? So deutlich, wie ich euch jetzt sehe. Wo? Na, hier. Sie haben hier angehalten, um einzukaufen. Mein großer Bruder war an der Kasse. Ich war 13 Jahre alt und stand hinter dem Vorhang im Hintergrund und starrte einfach nur. Die waren wie von einem anderen Planeten. Mein Bruder wurde puterrot. Er war 17 und hatte noch nie eine Freundin gehabt. Die machten sich über ihn lustig, wie er so dastand, die Mütze über die Augen gezogen und kaum verstand, was sie sagten. Sie kamen aus der großen Stadt und für die war mein Bruder nur ein dummer Ochse vom Land. Hört ihr? Hört ihr das? Was? Das ist er, mein Bruder. Er ist derjenige, der da oben auf und ab geht. Hin und her, hin und her. Er schläft tagsüber. Er kann Sonnenlicht nicht ausstehen. Vielleicht, weil er, wie ich, gezwungen wurde, jeden Sommer im Laden zu arbeiten. Ich arbeite hier, seit ich 13 bin. Meine Mutter starb an Krebs, Brustkrebs. Sie ist zu spät zum Arzt gegangen. Für einen Teenager war das nicht einfach. Und es gab fast keine Bezahlung. Mein Großvater hat diesen Laden aufgemacht. Ab den 70ern ging es dann bergab. Die Leute bekamen Autos. Und alle begannen, in den Supermärkten einzukaufen, die auf die brachliegenden Felder gestellt wurden, für die die Bauern dann Geld kassierten, wenn sie nicht bewirtschafteten. Ich nehme an, das ist es, was Sie Fortschritt nennen. Man muss mit der Zeit gehen. Die Rentnerinnen und Rentner kamen natürlich immer noch her, aber jetzt sind die auch fort. Hatte ich schon gesagt, dass ich den Laden nur noch im Sommer aufmache? Den Rest des Jahres arbeite ich als Köchin hier in der Grundschule und putze im Altersheim. Aber die wollen die Schule schließen. Ich muss mich nach etwas anderem umschauen. Ja, was hatte ich erzählt? Von denen hatte ich erzählt. Ja, die hatten sogar ziemlich viel eingekauft. Und als sie wegfuhren, sagte mein Großvater, jetzt wäre es ihm egal, wenn sie sich in den Tod fahren würden. Bärtige Hexen, nannte er die Jungs und die Mädchen. Naja, ihr wisst schon. Er ist übrigens ertrunken. Noch im selben Sommer. Er war erst 75. Das ist wirklich sehr traurig, aber ich glaube, wir müssen... Ah ja, das ist jetzt 30 Jahre her. Joni, ich glaube, die anderen warten auf uns. Er war draußen auf dem See. Angeln. Es war windstill. Im September. Ich habe keine Ahnung. Für meinen Bruder war es schlimmer als für mich. Und jetzt muss ich mich um ihn kümmern. Er bekommt eine Behindertenrente. Diesen Herbst wird er 50, wie die Zeit vergeht. Er tut nichts anderes als auf und ab gehen, wenn er nicht auf seinem alten Moped durch die Gegend fährt. Auf und ab, auf und ab, auf und ab. Er tut nie etwas anderes. Kommt ihr? Es hat angefangen zu regnen. Was hatte ich gesagt? Wir kommen. Danke für die Wegauskunft. Oh, gern. Hey, wartet. Wollt ihr nichts kaufen? Eine Packung Streichhölzer, bitte. Schlafen Sie? Was? Nein, ich bin wach. Sie haben geträumt. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich spreche von dem Schrei. Dem Schrei? Sie hörten den Mörder schreien. Ja. Aber es war ein Traum. Nein. Es war eine Erinnerung. Das passiert mir auch manchmal. Ich wache mitten in der Nacht auf und bin mir sicher, dass das, was ich geträumt habe, wirklich passiert ist. Aber es ist nicht passiert. Woher wollen Sie das wissen? Es ist nur eine Traumerinnerung. Die Erinnerung an einen anderen Traum. In dem Traum konnte ich sehen. Ich sah den Mörder in meinem Traum. Im Traum sahen Sie ihn. In der Realität habe ich ihn nicht gesehen, aber ich habe den Schrei gehört. Es war ein Albtraum. Aber ich finde es schön, dass Sie in Ihren Träumen sehen können. Ihre Augen sind blind, aber die Augen Ihrer Seele können sehen. Oh, das hat der Feldprediger auch gesagt. Tatsächlich? Er sagte mir sogar, ich solle Gott dafür danken, dass er mir erlaubte, mein Augenlicht für mein Vaterland zu opfern. Und ein Ohr, wie Sie sehen. Es war eine Granate, 3 Tage vor Kriegsende. Hanna und ich hatten uns vor dem Ausbruch des Winterkriegs verlobt. Im folgenden Herbst hatten wir geheiratet. Dort drüben auf der Kommode können Sie das Hochzeitsfoto sehen. Ja, sie war schön. Und Sie gaben einen stattlichen Bräutigam ab. Sie hatte noch andere Verehrer. Aber sie wählte mich. Wenn nur der Krieg 3 Tage früher aufgehört hätte. Ich weiß nicht, ob Sie sich das alles anhören wollen, aber... Ich höre gerne zu. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Sie sagte, ich hätte die Kälte der Schützengräben mit in unser Schlafzimmer gebracht. Ich gab mir Mühe, wissen Sie? Aber es funktionierte einfach nicht. Ich verstehe. Tun Sie das? Ich denke schon. Verzeihung, ich habe Sie unterbrochen. Es ist nett, dass Sie zuhören. Dafür bin ich doch hier. Erzählen Sie weiter. Wir bekamen einen neuen Pastor. Es war seine erste Stelle. Sie sagten, er sehe aus wie ein Schuljunge, wenn er dort auf der Kanzel stand. Ich selbst ging nicht zur Kirche. Die Leute sagten, er habe eine wunderschöne Stimme. Er war nicht verheiratet und bewohnte das Pfarrhaus ganz alleine. Also brauchte er Hilfe im Haushalt. Wir hatten gerade ausgebaut und meine Eltern konnten sich um den Laden kümmern, also nahm Hanna die Stelle als Haushälterin beim Pastor an. Sie wurde fromm dadurch. Das sagte sie jedenfalls. Dann kam sie eines Nachts zu mir. Wir hatten getrennte Schlafzimmer. Hanna sagte, sie könne meine Albträume nicht ertragen, die ich ebenfalls aus den Schützengräben mitgebracht hatte, aber jetzt, sie war weich und warm und sie erregte mich. Ich stellte mir vor, dass alles so werden würde wie früher, aber so wurde es nicht. Noch ein zweites Mal, viel später, kam sie wieder zu mir und legte sich in mein Bett. Damals begriff ich es nicht wirklich. Ich meine, nur 2 Mal und jedes Mal wurde sie gleich schwanger. Der Junge wurde 52 geboren und das Mädchen 3 Jahre später. Könnte ich ein Glas Wasser haben? Bitte sehr. Danke sehr. Die Jahre vergehen so schnell, wenn man älter wird. Plötzlich waren die Kinder fast erwachsen. Meine Mutter starb, ein bösartiger Kropf. Mein Vater konnte den Laden nicht mehr alleine führen. Hanna musste ihre Stelle als Haushälterin im Pfarrhaus aufgeben. Sie hat die Arbeit im Laden nie gemocht. Dann wurde sie krank. Oder sie war schon lange krank. Ich konnte es an ihrer Stimme hören. Aber sie beklagte sich nie. Sie wollten ihr eine Chemotherapie geben. Aber sie sagte nein. Sie sagte, sie würde durch die Kraft Gottes geheilt werden. Wenn sie nicht beim Pastor und seinen Schülern war, lag sie in ihrem Zimmer und hörte sich auf Kassette einen Englischkurs an, den ihr der Pastor gegeben hatte. Wissen Sie, diese Art von How do you do? I am fine, thank you. Aber es ginge immer schlechter. Und als ich sie schließlich ins Krankenhaus einliefern ließ, war es zu spät. Sie kamen noch einmal nach Hause und der Pastor wollte herkommen und ihr das heilige Abendmahl geben. Aber ich ließ sie nicht rein. Er drehte völlig durch, schlug an die Tür und schrie, in Gottes Namen, lass mich rein. In Gottes Namen, der Bastard. Sie starb im Krankenhaus. Es war so plötzlich. Ich saß an ihrem Bett, hielt ihre Hand. Nein, ich bin kein guter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Da war so vieles, das ich hätte tun können, tun sollen. Aber es war ihre Hand, die ich hielt und die ich halten wollte. Haben Sie ihr vergeben? Vergeben? Es gab nichts zu vergeben. Sie wollte meine Hand genauso sehr halten, wie ich ihre. Können Sie das verstehen? Obwohl Sie nicht verheiratet sind? Ich denke, ich verstehe das. Sie starb am 21. Mai. Am selben Tag wurde das Mädchen 13. Hanson wollte den Beerdigungsgottesdienst halten. Aber ich habe mich verdammt noch mal darum gekümmert, dass es jemand anders tat. Ihn muss es ganz schön erwischt haben. Eines Sonntags stand er einfach nur still auf der Kanzel. Er durfte noch bis zum Herbst im Pfarrhaus bleiben. Dann verschwand er. Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. War sein Name Hanson? Ja. Albin Hanson? Genau. Der Briefträger, der an meiner Tür geklingelt hatte. Der Briefträger? Ja. Als ich mit ihrer Tochter telefonierte. Es war ein Brief per Einschreiben. Was für ein Brief? Er war ans Pfarrhaus adressiert, aber es stand nicht mein Name auf dem Umschlag. Stand nicht drauf. Der Brief ist für Sie. Für mich? Von wem? Auf dem Umschlag steht Absender Albin Hanson, Melbourne, Australia. Stopp! Sie hatte recht. Er ist ganz schwarz. Ich hätte keine Lust, hier draußen allein zu sein. Tula, Sami, wir sind da. Hier ist es passiert. Genau hier. Cool. Genau hier. Verdammt, ich bin nass bis auf die Unterhose. Wir sind verrückt, bei diesem Wetter draußen zu schlafen. Wir müssen doch nicht schlafen, oder? Okay, Joni und ich stellen das Zelt auf. Ihr beide könnt trockene Zweige und Holz fürs Feuer sammeln. Hast du trocken gesagt? Komm, Suvi. Ich frag mich, wo die ihr Zelt aufgestellt hatten. Unter dem Baum. Woher weißt du das? Es war der beste Platz. Der Blitz hat erst 10 Jahre später eingeschlagen. Nur die Zeltschnüre durchschneiden. Mehr war nicht zu tun. Die müssen total die Panik gehabt haben. Einer der Typen hat überlebt. Mit 13 Messerstichen. Der Mörder muss ziemlich durchgeknallt gewesen sein. Guck mal. Sie hatte recht. Wer? Die Messerkerben sind immer noch im Baumstamm. Darf ich ihn mal halten? Natürlich. Es ist Ihr Brief. Es ist ein weißer Umschlag. Ja. Woher wissen Sie das? Er fühlt sich weiß an. Mit Tinte geschrieben. Das ist richtig. In Schreibschrift. Ja. Können Sie auch die Farbe der Tinte wahrnehmen? Blau. Nein, schwarz. Ist es schwarz? Vollkommen richtig. Es ist schwarz. Möchten Sie, dass ich den Umschlag für Sie öffne? Warten Sie. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Was meinen Sie damit? Wann wurde der Brief abgeschickt? Vor einer Woche. Eine Woche? Ungefähr. Was stimmt daran nicht? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich nur so... Ja? Es ist schwer zu glauben, dass Hansa noch lebt. Nun ja, er lebt nicht mehr. Ist er tot? Als ich ins Pfarrhaus gezogen bin und das Arbeitszimmer aufräumte, sortierte ich alte Akten und Ähnliches und fand einige Informationen über Albin Hansson. Und ich dachte, das war ein seltsamer Zufall, einen Brief von ihm an Sie im selben Moment zu erhalten, in dem Ihre Tochter mich anrief und mich bat, herzukommen. So seltsam ist das nun auch wieder nicht. Dinge passieren einfach auf diese Weise. Davon habe ich gehört. Aber bei mir war es noch nie so. Sie müssen wachsam sein. Woher wissen Sie, dass Hansson tot ist? Ich habe nach Melbourne gemailt und herausgefunden, dass er am selben Tag gestorben ist, an dem der Brief abgestempelt wurde. Wie ist er gestorben? Er hat sich erhängt. Dürfen wir hier Feuer machen? Es regnet. Joni hat einen extra Kanister Benzin mitgenommen. Sonst würden wir es niemals zum Brennen bringen. Euer Holz ist total nass. Unser Holz? Ist ja wohl weniger Suvis und meine Schuld, dass es regnet, oder? Wer hat denn gesagt, das Zelt ist wasserdicht? Es ist nur ein bisschen feucht. Es wird trocknen. Damals war gutes Wetter. Wann? In der Mordnacht. Also wirklich bitte, können wir nicht über was anderes reden? Aber deshalb sind wir doch hier. Es fühlt sich falsch an. Falsch? Wieso? Das zu tun. Ich meine, was passiert ist, war schrecklich. Und dann kommen wir hierher auf eine Art Wallfahrt wie irgendwelche Hyänen. Mensch, wirklich, hör auf, Sammy. Schnauze. Was ist das? Hört mal. Die versuchen nur, uns Angst einzujagen. Habt ihr das nicht gehört? Was? Hört sich an wie Schritte. Wahrscheinlich ein Elch. Oder ein Wolf. Wollen Sie wissen, was passierte? Wann? In der Mordnacht. Sprechen Sie jetzt wieder von Ihrem Traum? Nein. Ich war angeln. Angeln? Ja, mit meinem Jungen. Er war damals erst 17. Er fuhr mich mit seinem Moped zum See. Wir hatten am See ein Ruderboot. Und Ihr Sohn ruderte? Das habe ich der Polizei erzählt. Der Polizei? Ein blinder Mann kann nicht rudern, sagte ich. Richtig. Ja. Ich habe gelogen. Gelogen? Ich war alleine im Boot. Das ist nicht möglich. Ich kenne diesen See wie meine eigene Hand. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe in dem See schwimmen gelernt. Als ich noch sehen konnte, habe ich immer die Ruderschläge gezählt. Ich konnte mit geschlossenen Augen rudern. Ich wusste, wo ich nach 50 Schlägen war, nach 100 oder 200. Mein Junge angelte nicht gern. Er saß lieber am Ufer. Verstehen Sie, es war, als könnte ich sehen. Ich konnte den ganzen See vor meinem inneren Auge sehen. Ich wusste, wo ich war, wenn ich ankerte. Ich fand mich allein zurecht. War es nicht trotzdem schwer, zurückzurudern? Der Junge half mir. Er pfiff. Ich musste nur auf das Geräusch zurudern. Das war kinderleicht. Warum haben Sie die Polizei angelogen? Das war das Einfachste. Und Ihr Sohn sagte, er war mit Ihnen im Boot. Ja, darauf hatten wir uns geeinigt. Saß er am Ufer und wartete auf Sie? Nein, Ich hörte, wie er das Moped startete und wegfuhr. Wohin? Er sagte, er sei um den See herumgefahren. Was ist mit dem Schrei? Dem Schrei? Oder war das nur ein Traum? Nein. Ich habe den Schrei gehört. Haben Sie das der Polizei erzählt? Nein. Warum nicht? Ich nehme an, ich dachte, es sei nicht so wichtig. Was ist dann passiert? Dann hörte ich, wie er zurückkam. Er pfiff für mich. Hansen hat mich angerufen. Wann? Am selben Tag, an dem die Polizei hier war. Er sagte, er hätte das Moped meines Jungen an dem Baum lehnen sehen, in der Nähe des Tatorts. Ist das wahr? Wissen Sie, was ich zu ihm gesagt habe? Nein. Ich sagte, was haben Sie dort mitten in der Nacht getan? Jetzt geht er wieder los. Er nimmt das Moped. Können Sie ihn sehen? Es regnet nicht mehr. Wisst ihr? Hey. Es hat aufgehört zu regnen. Seht ihr das? Starkes Zeug. Joni, hier. Ich denke, ich lasse das heute mal. Hab Kopfweh. Gib mal ein Bier rüber. Sophie? Nein, danke. Ich rauche ja nicht mal Zigaretten. Tu da. Ich weiß nicht. Nur ein bisschen. Okay. Lass den Rauch drinnen. Nicht gleich ausatmen. Mir ist schwindelig. Das geht vorbei. Will sonst niemand was? Tula, nicht alles alleine rauchen. Gib mal. Zusammen auf drei. Eins, zwei, drei. Lom. Hören Sie? Ja? Könnten Sie nachschauen, ob Felix vor der Tür sitzt? Hier ist keine Katze. Ich frage mich, wo er hin ist. Er hat sicherlich irgendwo Schutz gesucht vor dem Regen. Kann sein. Könnten Sie bitte das Radio anmachen? Wenn Sie möchten. Die schlafen. Beide? Die schnarchen wie die Schweine. Bist du überhaupt nicht müde? Vielleicht ein bisschen. Was macht dein Kopf weh? Kopfweh? Ja. Du hast auch gesagt, dass du Kopfweh hast, oder? Hab ich das? Hast du das Glas bewegt? Ich weiß nicht. Nachtbesucher. Was heißt das eigentlich? Wie jemand, der nachts zu Besuch kommt. Jetzt ist es Nacht. Ja. Es ist total neblig geworden. Man kann nicht mal mehr das andere Ufer sehen. Schlafen Sie? Hörst du das? Was? Soll ich den Brief für Sie öffnen? Den Brief? Soll ich Ihnen den Brief vorlesen? Ich weiß nicht. Da drin draußen rudert jemand. Ich höre nichts. Soll ich ihn ihrer Tochter geben? Vielleicht habe ich doch kein Rudern gehört. Nein, um Gottes Willen. Geben Sie den Brief bloß nicht, Maria. Aber sie ist Ihre Tochter. Selbst wenn sie es wäre, möchte ich nicht, dass sie ihn liest. Ich denke, ich ziehe dann mal eine. Möchten Sie nicht wissen, was drin steht? Gute Nacht. Hanson ist tot. Was vorbei ist, ist vorbei. Was machst du noch? Und meine Zeit ist zu Ende. Ich mach das Feuer aus. Geht das nicht von alleine aus? Was soll ich mit dem Brief tun? Gute Nacht. Werfen Sie ihn ins Feuer. Sie wollen, dass ich Hansons Brief verbrenne? Ja, im Ofen. Öffnen Sie die Klappe. Sind Sie die Streichhölzer? Schlaf gut. Ja. Joni? Brennt er? Joni? Ja, er brennt. Zu Asche? Was machst du? Zu Asche. Joni? Morgen. Wo bin ich? Was ist passiert? Es ist alles in Ordnung. Sie sind im Krankenhaus. Sie hatten einen Autounfall. Letzte Nacht sind Sie aufgewacht. Erinnern Sie sich nicht mehr daran? Nein. Wie fühlen Sie sich? Mir ist ein bisschen schlecht. Und mein Kopf tut weh. Das geht vorbei. Sie haben eine Gehirnerschütterung. Es hätte viel schlimmer sein können, viel schlimmer. Was ist mit dem anderen? Bleiben Sie liegen. Wer? Der Mann auf dem Moped. Moped? Ich weiß nichts von einem Moped. Es kam jemand vorbei und der hat den Krankenwagen gerufen. Es war eine Katze, die über die Straße gerannt ist. Eine Katze? Ja. Ist sie tot? Es war nur eine Katze. Seien Sie froh, dass Sie noch leben. Hieß sie Felix? Woher soll ich das wissen? Schlafen Sie ein bisschen. Aber ich bin doch gerade erst aufgewacht. Wo ist mein Portemonnaie? Im Schrank. Möchten Sie es haben? Öffnen Sie es bitte. Da muss ein Brief drin sein. Ist es dieser weiße Umschlag? Ja. Aus Australien. Hier. Danke. Meine Brille? Hier. Soll ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. Oh. Guter Gott. Was machen Sie denn da? Das sehen Sie doch. Würden Sie das bitte in der Toilette runterspülen? Wenn Sie wollen, ist da nicht mein Brief. Waren es schlechte Nachrichten? Danke Ihnen. Möchten Sie Suppe? Ich habe keinen Hunger. Ist noch irgendwas passiert? Passiert? Was meinen Sie? Versuchen Sie jetzt zu schlafen. Dann können Sie Ihr Mittagessen genießen. Ach ja, da war noch dieser Unfall. Unfall? Vorletzte Nacht. Ein paar Jugendliche haben am See gezeltet. Am Lomsee? Lomsee, ja. Woher wissen Sie das? Sie waren die ganze Zeit bewusstlos. Ich habe es irgendwo gehört. Es war ein Motorrad, das angefangen hat zu brennen. Der Tank ist explodiert und das Zelt, in dem sie geschlafen haben, hat Feuer gefangen. Alle drei sind gestorben. 2 Mädchen und ein Junge. 3? Eigentlich waren sie zu viert. Die Polizei nimmt an, dass der andere Junge es aus dem Zelt rausgeschafft und sich in den See geschmissen hat wie eine lebende Fackel. Seine Leiche haben sie noch nicht gefunden. Die werden sie auch nicht finden. Was meinen Sie? Das Radio. Möchten Sie Radio hören? Ich habe alles im Radio gehört. Besuch in der Nacht. Ein Kriminalhörspiel von Kjell Lindblad. Aus dem schwedischen Original und der englischen Übertragung von Monika Song, Nicolas Mayo und Dagmar Schnürer. Es sprachen Pastorin Marin Kreumann, Ladenbesitzer Traugott Bure, Maria Hedi Kriegeskotte, Johannes Nico Eleftheriadis, Sophie Dorothee Stürz, Samuel Markus Grube, Tula Anne Diemer, Pfleger Achim Hall. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Claudia Peike. Regieassistenz Felicitas Ott. Regie Stefan Hilsbecher. Produktion Südwestrundfunk 2005. Dramaturgie Dagmar Schnürer.